Modelltest 3. Die Spinat-Saga. Spinat ist ein grünes Blattgemüse, dessen Geschmacksqualität für viele Konsumenten in deutlichem Gegensatz zu seiner behaupteten Nährqualität steht. Spinat empfinden viele Menschen als bitter, streng und nicht besonders wohlschmeckend. Und viele haben als Erwachsene den Spinatverzehr aufgegeben, nachdem sie als Kinder häufig mit Spinatbrei gefüttert wurden. Dabei sind viele Eltern der Überzeugung, für das Gedeihen ihrer Kinder sei gerade dieses Nahrungsmittel unverzichtbar, denn es enthalte besonders viel Eisen. Dieser Mythos vom hohen Eisengehalt des Spinats setzt sich hartnäckig fort, obwohl inzwischen bekannt ist, dass auch andere Lebensmittel wie etwa Bohnen oder Brokkoli einen hohen Eisenwert haben. Schokolade enthält im Vergleich zu Spinat sogar die dreifache Menge an Eisen. Wie der Irrtum über den hohen Eisengehalt des Spinats entstanden ist, lässt sich heute nicht mehr endgültig klären. Eine Theorie vertritt der englische Krebsforscher T.J. Hamblin, der 1981 in einem Artikel des British Medical Journal das angebliche Zustandekommen des Irrtums nachzeichnete. Danach habe gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein amerikanischer Chemiker Spinat auf seine Inhaltsstoffe untersucht. Beim Notieren seiner Ergebnisse sei ihm aber ein Kommafehler unterlaufen, sodass in seinem Bericht pro 100 Gramm Spinat statt 2,9 Milligramm Eisen die stolze Zahl von 29 Milligramm angegeben war. Allerdings ist der Wahrheitsgehalt dieser Forschungsgeschichte ziemlich zweifelhaft, denn Hamblin konnte den Namen des Nahrungsmittelforschers nicht angeben. Ein anderer kritischer Forschungsbericht entdeckte den Fehler in der ungenauen Angabe der untersuchten Materie. Der Schweizer Physiologe Gustav von Bunge soll nämlich den Eisengehalt an Spinatpulver bestimmt und ihn korrekt mit 35 Milligramm pro 100 Gramm bestimmt haben. Ein Wert, der sich durch den hohen Wassergehalt des Spinats erklären lässt. Andere Autoren hätten diesen hohen Eisenwert übernommen, ohne dabei anzugeben, dass er sich nicht auf frischen, sondern auf getrockneten Spinat bezieht. Obwohl dieser Fehler bei Nachuntersuchungen schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts erkannt wurde, hielt sich das Märchen vom hohen Eisengehalt und die Spinatfütterung hatte sich schon so verbreitet, dass die Fehlermeldung beinahe ungehört verhallte. Insbesondere aber in Amerika wollte niemand etwas von einer Korrektur des Nahrungsmittelmythos wissen. Dort hatte nämlich ein bis dahin einzigartiges Medienereignis seine Wirkung getan und die Amerikaner gegen jegliche Kritik an der falschen Spinatauffassung immun gemacht. Die Rede ist von einer Comicfigur namens Popeye, die nur zu Unterhaltungszwecken erfunden worden war, faktisch aber als Konsumanimator fungierte. Als Nebenfigur tritt Popeye zum ersten Mal 1929 in dem Comicstrip Thimble Theater auf. Popeye ist eine Erfindung des Zeichners Elsie Seeger, der für den Zeitungsverleger William Hearst arbeitete. Popeye wurde bald so populär, dass er sich zu einem veritablen Comic-Star entwickelte. Zunächst wird Popeye von zwei Glücksrittern angeheuert, die für ihre Fahrt zu einer Glücksinsel eine kompetente Ein-Mann-Crew benötigen. Dann geht es los mit Popeyes Abenteuern. Popeye, Matrose und Kapitän in einer Person, hat leider nur ein Auge, dafür aber eine obligate Pfeife im Mundwinkel, ein Anker-Tattoo auf dem linken Arm, eine keck platzierte Mütze und zu alledem einen unverwüstlichen Vorrat an Sprüchen auf Lager. Im achten Weltmeer, wo auch die Insel Spinazien liegt, versenkt er unzählige Seeräuberschiffe und kämpft unerschrocken gegen böse Zeitgenossen an. Das Geheimnis seiner Stärke ist sein ausgiebiger Spinatverzehr. Und in seinem Schiff gibt es einen großen Frachtraum für Spinatvorräte. Die Geschichten von dem heldenhaften Popeye wurden bald in 600 Zeitungen in 25 Ländern gedruckt. Und 50 Jahre lang war er in amerikanischen und englischen Zeichentrickfilmen zu sehen. Damit wurde das Unternehmen Popeye auch für seinen Erfinder zu einem finanziellen Erfolg. Denn allein die Trickfilmrechte an Popeye brachten in den 70er Jahren 50 Millionen Dollar. Popeye war bei den Kindern so beliebt, dass der Verleger William Hearst, in dessen Zeitungen die Comicstrips erschienen, den Zeichner Seeger dazu aufforderte, seiner Figur eine zivilisiertere Sprache und freundlichere Umgangsformen zu verleihen, denn für viele Kinder war Popeye ein Vorbild. Hearst schrieb an Seeger folgendes Telegramm: Popeye darf nicht mehr fluchen und nicht mehr brutal sein. Und so wurden Popeyes Flüche gemildert und seine Faustschläge gedämpft. Das Vorbild des unglaublich populären Popeye vermochte es, seine Leseratten aber nicht etwa zur Seefahrt, sondern zum Spinatessen zu motivieren. So stieg der Spinatkonsum in den USA alleine im Zeitraum von 1931 bis 1936 um 33%. Der Kommafehlerentdecker Hamblin jedoch kommentierte die Kraftquelle Popeyes ziemlich ironisch: Als Eisenquelle hätte Popeye besser die Spinatdosen verzehrt. Die Spinatkampagne in den USA war zugleich Teil des Ernährungskonzepts während des Zweiten Weltkriegs. Dort wurde der Spinatkonsum heftig propagiert, denn man befürchtete, dass die damals, auch in den USA, knappen Fleischrationen für die Eisenversorgung der Bevölkerung nicht ausreichen könnten. So wurde folgende Parole ausgegeben: Die Amerikaner sind stark für den Sieg, weil sie Spinat essen. Nach dem Krieg brachten die Sieger den Besiegten nicht nur die Demokratie, sondern auch den Dosenspinat. Und zu ihrem Leidwesen wurden die deutschen Nachkriegskinder reichlich damit beglückt. Wie sehen nun die Fakten aus? Tatsächlich enthält gekochter Spinatbrei nur etwa 2 bis 3 Milligramm Eisen. Diese Eisengabe kann vom Verdauungstrakt allerdings nicht einmal ganz verwertet werden, da Spinat auch sehr viel Oxalsäure enthält, die das Eisen bindet. Doch unbestritten ist, dass Spinat bei schonender Zubereitung ein gesundes Gemüse ist. Es enthält die Inhaltsstoffe Vitamin A und C, Beta-Carotin und viele Mineralstoffe. Ansonsten steht die Wissenschaft in puncto Spinat vor vielen Fragen. Ist der Eisenmangel, den man mit Spinat bekämpfen zu müssen glaubt, bei einer ausgewogenen Ernährungsweise wirklich so alarmierend, wie behauptet wird? Wie soll der Eisenbedarf überhaupt ermittelt werden? Durch den Hämoglobinwert, durch das Blutserum oder den Serumferritinspiegel? Wie viel Eisen sollte ein Mensch täglich aufnehmen? Ist es sinnvoll, zur Prophylaxe Eisenpräparate einzunehmen? Denn immerhin belegen zahlreiche Untersuchungen, dass eine medikamentöse Eiseneinnahme zu unerwünschten, teilweise sogar zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen kann. Unter medizinischen Gesichtspunkten hatte Popeyes gewaltiger Spinatverzehr keine bösen Folgen.